dieses Mädchen auf. Conocida en toda la tierra, con el nombre de Marilyn Monroe. Alle Welt kannte sie unter dem Namen Marilyn Monroe. Wirklicher Name war. Pero tú conoces su verdadero nombre. Doch du kennst ihren Namen. Das vergewaltigt wurde mit 9 Jahren. Y la empleadita de tienda que a los 16 servía querido Marta. Den Namen der Verkäuferin, die mit 16 versuchte, ihrem Leben ein vor der Nacht des Universums.